Rebekkas Töchter. Eine Filmerzählung von Dylan Thomas. Aus dem Englischen übertragen von Wulf Teichmann. Schwerer Regen in wildem Wind und winterliche Dämmerung. Nichts als die zerrissenen und wehenden Laken des Regens und der zerrende, heulende Wind. Guten Abend, Sir. Nein, ein scheußlicher Abend, Sir. Missbrauchen wir doch die Wörter nicht. Sie warten auf die Postkutsche? Auf Sie warten? Um nicht ein Wort zu missbrauchen, Sir, ich sehne mich nach ihr. Stehe hier schon seit 3 Uhr. Nass bis auf die Knochen. Na, dann können Sie noch bis Mitternacht warten. Wir sind Meilen zurück an ihr vorbeigekommen. Ein Rad halb ab, 2 von den Pferden lahmen, eine Dame in hysterischen Krämpfen und der Kutscher betrunken. Wo wollen Sie hin? Nach Pembroke. Und zu meinem Essen und einem Senfbad. Springen Sie rein! Danke! Ich komme rein, Sir. Anthony drückt die Tür auf und schnaufend und ächzend kommt Sir Henry in die Kutsche. Ja! Auf geht's! Im Innern der Kutsche, Anthony und Sir Henry sitzen einander gegenüber. Anthony schmiegt sich tiefer in seinen Armee-Paletot. Er ist ein junger Mann von ruhigem, fast sanftem Wesen, der nicht so schnell lächelt, aber einen scharfen Verstand besitzt und Humor, welcher sich täuschend hinter seiner Miene ziemlich gewollter Gleichgültigkeit verbirgt. Sir Henry ist ein stämmiger, rundlicher, wohlgenährter Herr in mittleren Jahren und mit hohem Blutdruck, der alten Portwein und alte Witze liebt. Ein bärbeißiger und pfiffiger Protz der alten Schule. Er fummelt unter seinem Umhang herum. Ich hab hier einen Flachmann. Gerade flach genug für meine Rundungen und rund genug für meine Flächen. Er holt eine silberne Taschenflasche von sehr großzügigen Ausmaßen hervor. Ah, hier haben wir ihn. Sie auch? Nein? Ja, dann auf Ihr Wohl, Mr. Öl. Mein Name ist Rain. Anthony Rain. Anthony Rain? Ich dachte, Sie wären in Indien. Ich habe Ihren Vater gut gekannt, war auf seiner Beerdigung, habe mein Frühstück verpasst. Ich bin Price Perry. Ja, Sir Henry. Von mir gehört? Hä? Nur erzählen Sie mir bloß nicht, man kennt mich in Indien. Selber bin ich nie weitergekommen als bis Boulogne. 4-mal krank, 1-mal bei der Überfahrt, 2-mal drüben und 1-mal bei der Rückfahrt. Na, keine Ausländer. Alle taub. Brüllen muss man, damit sie kapieren. Die Kutsche knarrt, wankt und bewegt sich wie vom Schluck aufgeschüttelt durch den Schlamm und Regen. Ist es immer so nass in Wales? Ihnen ist kalt. Das ist schlecht. Es wird Schnee geben. Ich kann das spüren. Ich habe ein Hühnerauge wie ein Barometer, fast auch so groß. Wir gedeihen bei der Kälte. Wir, Sir Henry? Ja. Ich und Rover. Du komm raus, Rover! Eine schwarze Katze streckt den Kopf aus Sir Henrys weitem, durchnässtem Umhang. Anthony mustert sie verwundert. Rover ist doch ein Hundename. Ist ja auch ein Hund von einer Katze. Stimmt, Rover. Schwankend wird die Kutsche langsamer und bleibt stehen. Zollschranke. Oh, noch eine? Aus dem Zollhaus kommt der Zöllner und nähert sich eine Sturmlaterne schwingend dem Wagen. Er trägt Kniehosen aus Kord, weiße Strümpfe, weiße Schürze und einen hohen Lackhut. Boshaft grinsend blickt er zu dem Kutscher auf dem Bock. Wahrhaftig, Sie sind bei Regen draußen gewesen. Wer ist denn da drin, hä? Frauen? Oh, Sie sind Sir Henry. Guten Abend, Sir Henry. Guten Abend. Das ist ein Wetter, was, Sir Henry? Für Stichlinge. Mit verschlagener Neugier schielt er zu Anthony hinüber, der eingemummt in seiner Ecke sitzt. Guten Abend, der andere Herr. Sie fahren noch weit heute Abend? Ja, und schnell. Sie haben eine neue Kutsche, Sir Henry. Die Kutsche gehört diesem Herrn. Oh, dann ist ein Schilling Zoll zu zahlen. So sind die Vorschriften. Anthony reicht ihm durch das Fenster eine Münze. Den Rest können Sie behalten. Ist aber nur ein Schilling, was Sie mir da geben. Worauf Sie sich verlassen können. Das ist mir vielleicht ein sauberer Herr. Inneres der Kutsche. Anthony schenkt Sir Henry ein kleines Lächeln. Da haben Sie einen schönen Schurken. Für eine halbe Unze Katzenfutter würde er seine Mutter verkaufen. Psst, Rover versteht Englisch. Wie viele gibt es von diesen legalisierten Straßenräubern? Sie sind sehr reizbar heute Abend, Sir. Ja, gehört habe ich das schon oft, dass der ferne Osten schlecht ist für die Leber. Ich gebe zu, die Zöllner sind ein nichtsnutziger Haufen. Es ist mir immer wieder ein Rätsel, wie überhaupt noch etwas Zollgeld in unsere Taschen kommt. Unsere Taschen? Ach ja, natürlich, Sie sind ja fort gewesen. Doch nun, wo Sie wieder zu Hause sind, Mr. Rain, werden Sie eine Menge Neues erfahren. Große Sache, diese Schlagbaumtrust. Sehr segensreich für das Land. Für das Land, Sir Henry? Ja, also, unter uns dreien gesagt, Ihnen und mir und Rover, für uns. Die durch brausenden Wind und fast völlige Dunkelheit auf einer schimmernden Landstraße dahinschaukelnde Kutsche. In den Fenstern von Hütten und Bauernhäusern entlang der Straße und auf den baumbestandenen Feldern gehen die Lampenlichter an. Die Straße wird glatter. Immer mehr Lichter leuchten flimmernd aus der Nacht. Die Kutsche fährt bei einem großen, dunklen Haus vor und bleibt stehen. Gute Nacht. Verzeihung, eine abscheuliche Nacht. Vielen Dank. Wir müssen uns mal wiedersehen. Gute Nacht, Sir Henry. Schöne Mäuse wünsche ich dir, Rover. Heimwärts, Davy, zum Pentrehaus. Und je schneller, je besser. Die Kutsche passiert ein Pförtnerhäuschen und ein Tor und fährt eine breite Auffahrt hinauf. Vor dem Pentrehaus mit Lichtern in den unteren Fenstern bleibt sie stehen. Die Vordertür geht auf und dort auf der obersten Stufe, gerahmt von dem warmen und heimeligen Licht der Eingangshalle, steht Sarah Jane Jones, die Haushälterin, eine dicke, lächelnde, mütterliche Frau, gekleidet in strenges Schwarz mit einer Gürtelkette um und mit einem hohen, weißen Rüschenkragen, in dem eine Kamelenbrosche steckt. Anthony steigt aus dem Wagen und läuft die Stufen zu Sarah Jane hinauf. Herr Anthony! Sarah Jane! Er küsst sie und sie drückt ihn einen Moment an sich. Dann hält sie ihn auf Armeslänge von sich und mustert ihn. Sie haben nasse Füße, Sie werden sich den Tod holen. Hinein mit Ihnen, aber schnell! Ein Ei und heiße Milch für Sie. Dem kleinen Kutscher, der durchnässt, zitternd als ein Bild des Jammers von seinem Bock steigt, ruft sie zu. Und unser Davy bringt das Gepäck in die Halle. Aber unterstehe sich, die Teppiche nass zu machen. Rein mit Ihnen, Herr Anthony. Und sie drängelt ihn ins Haus und schließt die Tür hinter sich. Anthony in einem alten Morgenmantel und Pantoffeln steht vor dem knackenden Kaminfeuer im Wohnzimmer. Er betrachtet das Glas in seiner Hand mit einiger Skepsis. Sarah Jones steht etwas abseits von ihm und blickt ihn ermunternd an. Nun trinken Sie schon Ihre Milch. Sie haben Milch doch als Junge immer gemocht. Trinken Sie sie aus. Kann ich einen Tropfen Brandy reinhaben? Bloß einen kleinen Tropfen. Der Schrank ist abgeschlossen. Aber Sie haben den Schlüssel, Sarah Jane. Ich habe ihn in meinem Schlafzimmer gelassen. Ich kann ihn holen, Sarah Jane Jones. Kein Mann ist mehr in meinem Schlafzimmer gewesen seit dem Tag, an dem Mr. Jones, Gott hab ihn selig, 1837 die Angina bekam und sich nicht mehr davon erholte. Amen. Jetzt aber ab ins Bett mit Ihnen. Und vergessen Sie Ihre Sennisblätter nicht. Ach, wie schön es ist, wieder daheim zu sein, Sarah Jane. Daheim und erwachsen. Erwachsen? Tatsächlich? Bloß weil Sie in Rotrock in einer heidnischen Gegend gewesen sind. Aber Miss Rhiannon sollten Sie sehen. Im Ernst jetzt. Von ihr kann man sagen, sie ist wirklich erwachsen geworden. Sie hat heute Nachmittag mit seiner Lordschaft mal vorbeigeschaut, um zu fragen, wann sie erwartet würden. Und was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, gleich morgen früh würden Sie in Sarnhall einen Besuch abstatten. Ah. Und vergessen Sie bloß nicht, die Füße abzutreten, wenn Sie da sind. Wie geht es, Lord Sarn? Genauso wie immer. Er ist der vergesslichste Mensch in Pembrokeshire. Vorige Woche kam er zum Essen herunter und hatte noch seine Nachtmütze auf. Er sagte, er habe gedacht, es sei Freitag. Aber was das damit zu tun hatte, dass er beim Essen seine Nachtmütze trug, das weiß niemand. Ich habe Sir Henry Price Parry heute Abend getroffen. Ach, der und seine komischer schwarze Katze. Alter Kauz. Ja, zu der Zeit, als meine Großmutter ein Mädchen war, da wäre er als Hexenmeister verbrannt worden. Er hat gesagt, er habe etwas mit den Zollschranken zu tun, würde eine Menge Geld aus dem Schlagbaumtrust herausholen, meinte er. Was wollte er damit sagen, Sarah Jane? Von solchen Dingen weiß ich nichts. Aber Sie wissen doch sonst immer, was so vorgeht. Sie kehrt ihm den Rücken zu und tut so, als würde sie die Vorhänge richten. Morgen gibt's bestimmt Schnee. Am nächsten Morgen steht Anthony, einen dicken Schal um die Schultern, am Fenster und schaut hinaus auf die schneebedeckten Gärten und die Auffahrt und das Pförtnerhäuschen am Ende und auf die weißen Felder, Bäume, Hügel und das Bauernhaus jenseits davon. Morgen, Davy. Dave gibt durch die Kehle ein kleines, unterdrücktes Geräusch von sich und verbirgt das Gesicht in seinen Forsthandschuhen. Sie lachen doch nicht etwa, David Button? Ich habe Asthma. Dann sollten Sie etwas tun gegen Ihr Asthma, Davy. Er steigt in den Schlitten. Dave streicht mit der Peitsche über die Pferde. Der Schlitten entschwindet die Zufahrt hinab. Das Frühstückszimmer von Sarn Hall blickt hinaus auf eine weiße Terrasse und schneebedeckte Gärten dahinter. Es ist ein großes, reich mit Zierrat ausgestattetes Zimmer, weitgehend im Stil des späten 18. Jahrhunderts. Lord Sarn, in einem tiefen Sessel in der Nähe des großen Kaminfeuers, ist ein ältlicher, überzüchteter Aristokrat mit einem schwachen Kinn, einer feinen, gebieterischen Nase und einer unsteten Miene. Anthony sitzt auf einer Couch in seiner Nähe mit dem Rücken zum offenen Fenster und der verschneiten Landschaft. Er hat einige von seinen umfangreicheren Umhängen und Decken abgelegt, natürlich auch seine sonderbare Kopfbedeckung, aber noch immer scheint er zu versinken in Kleidungsstücken vieler Macharten, Materialien und Zeiten. Und so, mein lieber Junge, wirst du, wenn du erst einmal Friedensrichter bist, wie es zweifellos auch der Wunsch deines Vaters gewesen wäre, auch wenn er, Gott hab ihn selig, ein so überaus widerborstiger Bursche war. Ich sehe, dir ist kalt. Soll ich einen Fußwärmer kommen lassen? Oh, danke, Sir, aber noch mehr kann ich nicht tragen. Einen Fußwärmer trägt man nicht, Anthony. Auch wenn es in Indien vielleicht irgendeinen alten Stammesbrauch gibt. Also, was sagte ich gerade? Ah ja, Friedensrichter. Ich glaube nicht, dass ich Friedensrichter werden möchte, Sir. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass das geregelt ist. Wir werden uns also diesen Donnerstag im Richterkollegium treffen, mein Junge. Nun, wo bleibt denn Rhiannon? Er blickt sich in dem großen Zimmer um, als erwartete er, sie aus irgendeinem Versteck hervorkommen zu sehen. Sie reagiert aber auch nie, wenn ich klingle. Vielleicht, weil sie noch nicht geklingelt haben. Ja? Lord Sam blickt ihn scharf an. Dann, ebenso scharf, zieht er an der Klingelkordel. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal in diesem Zimmer war. Es ist noch genau dasselbe. Natürlich ist es das. Wüsste nicht, wo ich wäre, wenn die Leute dauernd alles umstellen würden. Dieselben Teppiche und Sessel und Bilder. Sogar dieselben Blumenvasen. Aber die Blumen hat man gewechselt, seit du das letzte Mal hier warst. Und ich bin auch noch dieselbe? Anthony fährt zur Tür herum und von seinem Gesichtswinkel aus sehen wir Rhiannon lächelnd an der offenen Tür stehen. Sie ist ein sehr hübsches Mädchen, von etwa 20 Jahren. Aufrichtig und selbstbeherrscht. Sie ist zum Ausgehen angezogen. Natürlich bist du noch dieselbe, Rhiannon. Es ist erst eine halbe Stunde her, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. So schnell verändert man sich nicht. Das ist gegen die Natur. Ich habe Mr. Rain gefragt, Onkel. Nein, sie sind nicht mehr dieselbe. Aber ich hätte sie wiedererkannt. Ich glaube, hinter der schönen jungen Dame, die ich jetzt vor mir sehe, kann ich noch immer das hübsche kleine Mädchen stehen und lächeln sehen, das ich von früher kenne. Sehr gut. Wer hat das geschrieben, mein Junge? Ich glaube, Sie sehen vielleicht nur die Oberfläche der Dinge, Mr. Rain. Und reicht Ihre Erinnerung weit genug zurück, um sagen zu können, ob ich mich verändert habe? Ja. Oh ja, Sie sind natürlich älter geworden. Das war ja wohl zu erwarten. Und auch größer. Und Ihre Figur hat sich verändert. Ich meine, Sie hatten mal Figur, aber jetzt... Es ist jetzt weder die Zeit noch der Ort, die Figur junger Männer zu diskutieren. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Anthony, dass ich euch diesen Vormittag nicht begleiten kann. Ah, wo fahre ich denn hin? Sie werden so freundlich sein, mich zum Einkaufen nach Pembroke auf den Markt zu fahren. Und unterwegs zeige ich Ihnen dann, wo all Ihre Pächter wohnen. Aber ich kenne hier jeden Mann und Acker in der Gegend. Es hat sich vieles verändert. Nicht nur Sie und ich sind nicht mehr dieselben, Mr. Rain. Brechen wir auf? Bitte? Wie sehr ich euch beneide um eure kleine Ausfahrt. Mit das frische Winterwetter dahin zu gleiten, das ist das wahre Leben. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen. Guten Tag, mein Junge. Dann, als Anthony ihn verlässt, sinkt Lord Sam zurück in seinen tiefen Sessel, zieht ihn näher ans prasselnde Feuer und greift nach der Karaffe. Anthony und Rhiannon gehen zusammen zum Schlitten, in dem Dave Button wartet. Rhiannon steigt in den Schlitten. Fahren Sie nicht so schnell, Davy. Wir alle müssen sehr auf Mr. Rains Gesundheit achten, nicht? Ich glaube, wir müssen uns mal um das Asthma von unserem Davy kümmern. Er macht Geräusche wie ein Dudelsack. Eine verschneite Landstraße und weiße Felder. Gesehen von dem fahrenden Schlitten aus. Vorbei an Anthony und Rhiannon. Schnee, Schnee, Schnee. Nun gucken Sie sich dieses widerliche Zeug an. Sie mögen Schnee nicht, Mr. Rain. Hätten wir bloß früher gewusst, dass Sie kommen. Wir hätten den Schnee dann auf später verschieben können. Das war sehr nachlässig von uns. Finden Sie es denn schön, wenn das Land weiß hingestreckt liegt wie eine Leiche? Hungernde Vögel, verirrte und sterbende Schafe, Erfrierungen, Frostbeulen, Lungenentzündungen, Eis im Waschbecken, rote Nasen. Jeder Sentimentalist quatscht vom alten England, Chaucers England, als Schnee noch Schnee war. Als hätte Chaucer in einem fortwährenden Schneesturm gelebt. Sie lesen auch Dichtung, Mr. Wayne? Sogar Soldaten lesen. Aber Sie sind kein Soldat mehr. Sie sind ein Junker. Sie sind ein Landbesitzer. Sie gehören zum begüterten Adel. Jetzt fahren Sie an einer Gruppe kleiner, heruntergekommener Häuser vorbei. Vor einer Haustür steht eine Landarbeiterin mit drei kleinen Kindern. Rhiannon stößt Anthony an. Ziehen Sie den Hut für Ihren glücklichen, lächelnden Pächter, Mr. Rain. Anthony nimmt seine sonderbare Kopfbedeckung ab und winkt damit der kleinen Gruppe an der Tür zu. Guten Morgen, Mrs. Griffith. Die Frau und die Kinder reagieren nicht auf seinen Gruß, starren dem Schlitten aber düster und argwöhnisch nach. Vielleicht gefällt Ihnen der Hut nicht. Die Fenster des nächsten Häuschens, an dem Sie vorbeikommen, sind mit Brettern vernagelt. Es ist verfallen und offensichtlich unbewohnt. Vielleicht sind Sie so undankbar, dass es Ihnen nicht gefällt, in Schweineställen zu leben. Vielleicht gefällt es Ihnen nicht, sich an jeder einzelnen Ihrer Zollschranken einschüchtern und ausnehmen zu lassen. Meine Zollschranken sind das nicht, ganz bestimmt nicht. Damit Sie und sämtliche Mitglieder eures Trusts euch schöne Straßen zu euren Häusern bauen, euch neue Pferde und Kutschen kaufen könnt und euch Nacht für Nacht unter die Tische saufen könnt. Ich versichere Ihnen, Alkohol ist Gift für mich. Natürlich, ich vergaß. Sie müssen auf Ihre Gesundheit achten. Nun, Sie wollen doch nicht, dass ich trinke, oder? Von mir aus können Sie sich mit Brandy die Zähne putzen, Mr. Rain. Das wäre sehr schlecht für den Zahnschmelz. Als Anthony und Rhiannon an der Sinclairs Zollschranke vorfahren, finden sie ihren Weg von blökenden Schafen versperrt. William Evans, ein sehr alter Bauer, streitet erbittert mit Jack Wett, dem Zolleinnehmer, einem überaus abstoßenden Burschen mit niedriger Stirn, brutalen Gesichtszügen und kleinen Schweinsaugen. Wo kämen wir denn dahin, wenn ich jeden versoffenen Schuft mit glänzenden Hut und schicker Schürze auch nur einen Penny geben würde? Die Schafe sind von selber den Berg hochgegangen. Und sie sind auf dieser Seite des Schlagbaums durch ein Loch in der Hecke gekommen. Wenn sie durch diese Zollschranke zurückgehen sollen, zahlst du, William Evans. Oder du kannst sie den Weg zurücktreiben, den sie gekommen Wie sind. Wie soll ich das denn machen? Ich habe meinen Hund nicht dabei, der ist krank. Dann geh doch auf allen Vieren und bell selber, Opa. Die Schafe werden's nicht merken. Du bist ein Dieb, ein Säufer, Jack Wett, ein Ziegenbock, ein Gotteslästerer. Und das bist du schon als kleiner Junge gewesen, als du nichts hattest, als Pickel und Flöher. Du bist zu alt fürs Leben, du alte Leiche. Du solltest schon längst beerdigt sein. Du betrügst den Leichenbestatter. Gerade du kannst mir was von Beerdigungen erzählen. Wer war's denn, der betrunken zur Beisetzung von seiner Tante Dosi kam und dann kopfüber in der Grube fiel? Wer ist es denn, der alte Knöpfe auf dem Kollektenteller legt und der haut denn seiner Moritz jeden Samstagabends auf? Und wer ist ein alter Geizhals? Wer tut Wasser in seine Milch? Wem seine Tochter brennt mit einem tauben Friseur nach Fischingard durch? Meine Polly, lass mal da raus. Und zwar auch kein Friseur. Du zahlst Zoll. Wie viel Schafe? Gar nichts zahl ich. 5 Dutzend. 5 Dutzend? Pro Kopf ein Penny. 5 Schilling. William Evans, furchtbar entrüstet mit rednerischem Feuer, Eifer und großen Armbewegungen, spricht zu seinen Schafen. Nun hört euch das an! Ja! Hört euch das an! 5 Schilling! 5 Schilling! Und 2 Pence hat das Dutzendmal gekostet. Nicht an diesem Schlagbaum. Hier, komm her, guck selber. Ich kann nicht lesen. Ich auch nicht, aber hier steht's auf der Liste. Schwarz auf weiß, 5 Schilling. Möge dein Vater auferstehen aus dem ungelöschten Kalk des Gefängnisses. Plötzlich hält er inne und seine Wut legt sich. Sein Gesicht hält sich auf, als er Rhiannon, Anthony und Dave in dem stehen gebliebenen Schlitten erblickt. Er geht zu ihnen und gibt Rhiannon die Zollliste. Miss Rhiannon. Sie sind eine Gelehrte, Miss Rhiannon. Würden Sie mir das da vorlesen? Zeigen Sie mal her. Einen Penny pro Kopf für meine Schafe, sagt dieses Stinktier. Ich werde dich verklagen. Von wegen Stinktier. Rinder, Schweine, Pferde, Esel, Ziegen, die ganze Menagerie. Hier haben wir es. Schafe. Ein Penny pro Kopf. Steht das wirklich da? Sie sind William Evans Dolcoit, nicht? Erinnern Sie sich an mich? Ich hab meinen jungen Burschen von Pentre Hall gekannt. Aber mit dem wäre es nicht so weit gekommen, dass der einen alten Mann Lügen erzählt. Nee, das war ein guter Junge. Mr. Rain lügt nicht, Evans. Er wird seine eigenen Gebühren schon kennen. Ja, Evans, ein Penny pro Kopf. Hab ich doch gesagt. Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Danke, Miss Rhiannon, danke. Dir, Jack Wett, würde ich nicht mal glauben, wenn du auf dem Totenbett schwören würdest, nicht mehr zu saufen. Er holt eine alte Geldbörse hervor und er und Jack Wett gehen zusammen davon, immer noch streiten. Du kannst reden, solange du willst. Du würden Sie mir glauben, wenn ich sagte, dass ich nichts, aber auch gar nichts mit dem da zu tun habe? Das interessiert mich nicht. Nein. Diese Gebühren, sie sind Wahnsinn. Ja. Leute wie der alte Evans können sie nicht zahlen. Tun sie aber. Sie müssen. Dave, ohne sich auf dem Kutscherbock umzudrehen, liefert seinen Beitrag. In Carmarthen hat es Aufstände gegeben. Brennende Schlagbäume, niedergerissene Zollhäuser und schwupps in den Teich geworfene Zöllner. Sehr sündhaft. Und hier keine Aufstände? Noch nicht, Sir. Nein. Keiner hat den Mut, damit anzufangen. Jack Wett kommt unangenehm fröhlich zum Schlitten zurück. Er hält Anthony die Handfläche hin. Nun zu Ihnen. Einen Schilling bitte. Kutsche, Wagen mit 4 Pferden, Wagen mit... Nein, ein Schlitten ist hier nicht aufgeführt, nur Fahrzeuge mit Rädern. Wir haben keine Räder. Und das steht da geschrieben? Keine Räder, keine Gebühr? Machen Sie den Schlagbaum auf. Das ergibt keinen Sinn. Schafe haben auch keine Räder. Ich bin froh, dass Sie das gemacht haben. Und ich bin froh, dass Ihnen gefällt, dass ich das gemacht habe. Fahr weiter, Davy, fahr weiter. Wenn du Schwefel riechst, dann bin ich das. Ich bin heute der Teufel. Vom Bock einer in der Mitte des Marktplatzes von Pembroke stehenden eleganten Kutsche spricht Sir John Watkin, der Parlamentsabgeordnete, zur Menge. Er ist ein energischer Mann mit Überzeugungskraft, der jedoch zu Kompromissen neigt, sobald er auf härteren Widerstand stößt. Pfui, ruft ihr. Schande über das Schlagbaumsystem. Und ich stimme damit ein. Pump uns mal deine Kutsche, Mann. Pfui, rufe ich mit euch. Schande über die Niederträchtigkeiten, die im Namen des Gesetzes geschehen. Was ist denn so heilig am Gesetz? Rodri Hus. Ein junger Bauer steht in der Menge, umringt von der Schar seiner Freunde. Und Schluss, sage ich. Schluss mit dem Erheben maßloser Gebühren, an denen eine kleine Minderheit sich mästet. So weit bin ich auf eurer Seite. Aber ihr ruft Gewalt. Und ich sage, Vermittlung. Ihr ruft, wir nehmen die Vernichtung dieses barbarischen Systems selber in die Hand. Und ich sage, die Beseitigung dieser Ungerechtigkeiten muss im Rahmen der Verfassung geschehen. Anthony und Rhiannons Schlitten kommt auf den Platz gefahren und bleibt hinter der Menge stehen, als Sir John aufhört zu sprechen. Aus der Menge werden Rufe laut, einige zustimmend, andere, angeführt von Rodri Hus, unverhohlen feindselig. Reißt die Zollschranken nieder! Was hält uns noch zurück? Recht und Gesetz! Dafür einen Schubkarren mitnehmen Sie auf den Misthaufen mit Ihnen! Warum wurde das Reformgesetz verabschiedet? Weil die Regierung Angst hatte vor einer Revolution. Unterdessen verlassen Anthony und Rhiannon den Schlitten und bahnen sich um die Menge herum einen Weg, auf dem sie sich Rodri Hus und seinen Anhängern nähern. Indem Anthony in Rodris Richtung deutet, fragt er einen dicken Bauern, der neben ihm steht. Wer ist das da vorn? Rodri Hus, Immer am Rumstreiten. Der würde auch noch mit einem Echostreit anfangen. Immer hat mal gesehen, wie er sich mit drei so Pfuschen auf einmal rumgeprügelt hat. Boah, boah, da flogen die Fäuste. Der ganze Laden war voll Blut. Wie beim Ausflug des Kirchenchors. Ich finde, er sieht gut aus. Rhiannon und Anthony ziehen weiter. Sie gehen Seite an Seite durch den Schnee. Anthony in seine Umhänge gehüllt, als zornige Stimmen laut werden. Sie kommen hinter uns her. Wer? Er dreht sich um. Eine kleine Gruppe von Landarbeitern, angeführt von Rodri Hus, kommt auf ihn zu. Ah, der Raufbold, der immer Ärger macht. Bang, bang, der ganze Laden voller Blut. Nicht mein Blut, will ich hoffen. Ich wollte Sie mal aus der Nähe sehen. Ich denke doch, ich gewinne bei der Musterung. Ich wollte sehen, wie ein junger Blutsauger aussieht. Genauso wie ein Alter, würde ich meinen, nur nicht so runzlig. Ich wollte von Angesicht zu Angesicht einen Offizier und Gentleman sehen, der heimgekehrt zu seinem Grundbesitz und dem Geld, von dem er nie auch nur einen Penny verdient hat und der nun die Armen verhöhnt und beschwindelt und sich über andere Menschen setzt. Er hat mich fast davon überzeugt, dass ich tatsächlich nach Schwefel rieche. Was für ein Teufel ich doch sein muss. Gib ihm Schwefel, Rodri! Nun haben Sie mich aus der Nähe gesehen. Ich wollte Sie niederschlagen. Aber jetzt möchte ich Sie nicht mal mehr anfassen. Das freut mich. Tritt ihm in den Brotkorb, Rodri! Und nun, meine Herren, muss ich, wie Ihre Manieren, Sie verlassen. Guten Tag, Mr. Rodri Hughes. Sie kennen meinen Namen. Sie werden ihn sehr bald wieder zu hören kriegen, Mr. Friedensrichter. Verhandlung im Friedensgericht von Pembroke. Der Gerichtssaal ist voll von Bauern und Landarbeitern und kleinen Kaufleuten, unter denen wir einige von Rodris Anhängern, und die Bauern erkennen, die Anthony auf dem Marktplatz befragt hat. Auf der Anklagebank sitzt Rodri Hughes, bewacht von einem Polizisten der Gemeinde. Und auf der Richterbank sitzt Anthony noch immer dick angezogen neben Lord Sarn, der den Vorsitz hat. Zwei weitere Friedensrichter. Der Gerichtsschreiber sitzt unterhalb der Richterbank. Im Zeugenstand macht ein uniformierter Zolleinnehmer seine Aussage. Er kommt mit seinem Pferd und Karren an und ich sage zu ihm, höflich, würden Sie die Güte haben, Mr. Hughes, sage ich, die Kleinigkeit von 6 Pence Zoll zu zahlen. Und er springt vom Karren mit der Peitsche in der Hand und sagt, wollen Sie, dass ich genau die Worte wiederhole, die er benutzt hat, euer Herr? Ja, ja. Nein, nein. Er sagt, verflucht will ich sein, wenn ich das tue. Richtig, genau. Obwohl das nicht das Wort war, das er benutzte. Sie verstehen. Ja, dann wirft er mit Verleumdungen um sich. So, wen hat er denn verleumdet? Ja, mich, mein Vater und Großvater und Sir Henry Price Parry und die gesamte Richterschaft und Sie persönlich, Sir. Und die Regierung. Und meine Frau, die zufällig die Nase aus dem Fenster streckte. Eine sehr umfassende Auswahl. Und dann? Dann sagt er, Sie lassen mich durch, oder ich... Was? Er sagt, was er mit mir machen will, wenn ich es nicht tue. Ich will aber nicht, dass er das mit mir macht. Nicht wahr? Also lasse ich ihn durch. Rodri Hughes, haben Sie etwas zu sagen? Ja. Das habe ich befürchtet. Wollen Sie Ihre Aussage bitte vom Zeugenstand aus machen? Nein. Ich kann die Wahrheit von hier aus und von sonst wo aus sagen. Ich lehne die Anwesenheit von einem der Richter ab. Ja. Gut, vielleicht kann ich nach Hause gehen. Wen lehnt er ab? Mr. Anthony Ray. Der Geld aus den Zollschranken zieht. Ja. Ja. Ja. Ja. Was zum Teufel machen wir jetzt? Ich fürchte, sein Begehr ist rechtens. Er kann einen Richter ablehnen, wenn er ihm in irgendeiner Weise befangen scheint. Vielleicht, wenn Mr. Rain nur ganz kurz unter den gegebenen Umständen. Doch gewiss. Noch, mit dem größten Vergnügen. Niemand lehnt mich ab. Nun? Mein Karren war leer. Ich bin zum Steinbruch gefahren, um Kalk für mein Land zu holen. Und als ich beladen zurückkam, habe ich bezahlt. Diese Zollschranke ist in der Nähe des Steinbruchs errichtet worden, zu dem Zwecke, uns abzufangen und uns zweimal zahlen zu lassen. Ich habe mich bei der Hinfahrt geweigert. Und das werde ich immer wieder tun. Ein von Ihrer Seite höchst ungebührliches Ansinnen. Was ist dir die Voraussetzung? Die von dem Angeklagten beanspruchte Gebührenfreiheit scheint sich auf von der Stadt angefahrenen Dung zu beziehen. Aber Kalk ist kein Dung. Sehr wahr, Sir, sehr wahr. Im Ausland ist er zugelassen. In welchem Ausland? England. Unser Leben lang zahlen wir. Wir zahlen euch Pacht und Steuern. Und ihr lasst uns in Bruchbuden wohnen und repariert nie die Wege, die wir benutzen. Wir zahlen, um zu leben. Und immer sind wir arm. Wir leben, um zu zahlen und euch mit unserer Arbeit reich zu erhalten. Und jetzt errichtet ihr Zollschranken, damit wir zahlen müssen, um zu arbeiten. Ein Polizist der Gemeinde steht an der geschlossenen Saaltür. Anthony im dunklen, kalten Korridor wartend stampft mit den Füßen auf und schlägt die Hände aneinander. Sir Henry Price Perry kommt und begrüßt ihn herzlich. Ah, Ihnen ist noch immer kalt? Sagen Sie mal, mein Junge, wie viele Westen haben Sie da eigentlich an? Wenn ich sie alphabetisch abgezählt hätte, wäre ich heute Morgen bis M gekommen. Nehmen Sie einen Schluck Brandy. Der verleiht Ihnen sowas wie eine innere Weste mit kleinen, harten Knöpfen dran. Nein, danke. Alkohol ist Gift für mich. Ein weltlicher Gedanke. Ah, oh. Oh, das ist besser. Jetzt bin ich schon vergiftet. Und wie geht's Rover heute Morgen? Indisponiert. Fürchterliche Kopfschmerzen. Hab ihn zu Hause gelassen. Ja, warum sitzen Sie nicht auf der Richterbank? Das Verfahren gegen diesen Raufbold Hughes, nicht? Ich wünschte, Sie würden ihn hängen. Er hat mich als Richter abgelehnt, behauptet, ich zöge Geld aus den Zollschranken. Na, das tun Sie doch, oder? Wirklich? Ja, natürlich tun Sie das, seit Ihr Vater tot ist. Wir werden Sie selbstverständlich auf seinem Platz in die Trusts wählen. Alles, was Sie zu tun haben, ist einmal im Monat Ihren Kniehosenboden auf einer Ausschusssitzung zu wetzen. Wie viel von denen haben Sie wohl an, möchte ich wissen. Durch eine Tür mit einem neuen Messingschild, auf dem steht Whitland Schlagbaum Trust, bewegen wir uns lautlos einen Gang entlang zu einer anderen Tür, an der zu lesen ist Ausschusssitzung. Durch die Tür dringt lautes Lachen. Wir gehen hinein. 6 Treuhänder, darunter Sir Henry Price Perry mit seiner Katze auf dem Schoß und Anthony neben sich, sitzen zurückgelehnt in verschiedenen Haltungen lässiger Behaglichkeit an einem langen Tisch, auf dem Karaffen und Gläser stehen. Kommt jetzt zur Sache, meine Herren. Da Sie nun alle die Pläne studiert haben, werden wir wohl nicht lange brauchen. Entschuldigen Sie, Sir Henry, ich habe so wenig Erfahrung in diesen Dingen, aber mir scheint, dass auf der Straße hier bereits 7 Zollschranken sind. Das ist eine Straße, die den Bauern besonders an Markttagen zustatten kommt, Sir. Und durch die Errichtung von 3 neuen Zollschranken wird sie Ihnen natürlich wesentlich mehr zustatten kommen. Das ist ausgezeichnet formuliert. Wenn Sie mich noch einen Moment ertragen wollen. Soweit ich außerdem verstanden habe, ist diese Straße in äußerst schlechtem Zustand. Heißt das, dass die an den bereits existierenden Zollschranken eingenommenen Gebühren nicht ausreichen, um sie instand zu halten? Und wäre es zutreffend, wenn man sagte, dass ein Schlagbaumtrust deshalb nicht gewinnbringend ist? Ich bitte um Aufklärung. Ja, eben um ihn gewinnbringend zu machen, Sir, errichten wir diese 3 zusätzlichen Schranken. Die natürlich unentbehrlich sind. Natürlich. Ich danke Ihnen. Ich verstehe jetzt vollkommen. Wie einfach Geschäfte doch sind, wenn man erst einmal das Wesentliche begriffen hat. Ist Hauptmann Marston schon da? Oh ja, Miss. Er ist schon eine ganze Weile da. Mr. Rain ist auch da, Miss. Tatsächlich? Wann ist er gekommen? Gerade eben, Miss. Sagt, er hofft, das Vergnügen zu haben, Sie zur Kapelle zu begleiten. Unten in der Halle wartet Anthony. Er dreht sich um und erblickt Hauptmann Marston, der in prächtiger Dragoneruniform aus dem Frühstückszimmer kommt. Der Hauptmann ist ein beeindruckender Mann, gut aussehend, etwas befangen, mit einem strengen, entschlossenen Gesichtsausdruck. Er sieht Anthony und starrt erstaunt auf dessen überreichliche Garderobe, gewinnt aber schnell seine übliche Miene der Unnahbarkeit zurück. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Darf ich mich vorstellen? Marston. Bin hierher abkommandiert. Anthony Rain, zu Ihren Diensten. Lord Zahn hat von Ihnen gesprochen. Sie haben im Ausland gedient, glaube ich. Ja. Indien? Ja. Heißt da? Sehr. Kalt hier. Sehr. Sie wollen zum Gottesdienst? Das habe ich vor. Ich ebenfalls, da Miss Rhiannon mich freundlicherweise dazu einlud. Und ich, da Miss Rhiannon mich nicht freundlicherweise dazu einlud. Tatsächlich? Tatsächlich, dennoch werde ich hingehen. Verstehe. Nichts dagegen, wenn ich Sie recht verstehe, Sir? Meinerseits nichts, Sir. Nein. Nein? Nein. Oh. Worüber sprecht ihr zwei da? Hauptmann Marston und ich haben uns angefreundet. Wir haben so vieles gemeinsam. Das freut mich zu hören. Ich nehme an, Sie kommen mit uns zur Kirche, Mr. Rain. Nein, meine Liebe, zur Kapelle. Heute besuchen wir aus einem besonderen Grund den anderen Ort des Gottesdienstes. Hast du mit dem Pastor schon wieder Streit gehabt? Streit? Ich stehe ja freundschaftlich zum Fuß mit diesem unerträglichen Schwachkopf. Nein, es gibt einen ganz besonderen Grund. Er wird mir später bestimmt wieder einfallen. Die Gemeinde der Bethelkapelle singt gerade stehend ein walisisches Kirchenlied, als Lord Zahns Gesellschaft hereinkommt. Viele überraschte, missbilligende und fragende Blicke gehen in ihre Richtung. Das Lied endet und die Gemeinde setzt sich. Dann steigt Mordecai Thomas, der Prediger, in die hohe Kanzel hinauf. Er ist ein dünner, feuriger Mann mittleren Alters mit heißen, tiefliegenden Augen und einer wilden schwarzen Haarmähne. Ein Stundenglas steht vor ihm auf der Kanzel. Er blickt auf Lord Zahn herunter und beginnt. Heute, meine Freunde, wird die Predigt auf Englisch gehalten, und zwar aus folgendem Grund. Es sind Fremde unter uns. Darum werden wir in der Sprache sprechen, welche die ihre ist. Und darum werden wir, wie die Schrift es gebietet, kühn sein und aussprechen, was wir auf dem Herzen haben. Denn wer weiß, ob sie nicht ihren Irrweg erkannt haben und ob sie nicht zu uns gekommen sind, um zu beten und zu bereuen. Halleluja. Alle Augen sind nun auf Lord Zahn und seine Gesellschaft gerichtet, die peinlich berührt und verlegen in der Gemeinde kleiner Bauern und Kaufleute und ihrer Frauen in der schlichten, schmucklosen Kapelle sitzt. Mordecai Thomas hat eine dicke Bibel aufgeschlagen. Er dreht das Stundenglas um und beginnt. Mein Text ist dem ersten Buch Mose entnommen, Kapitel 24, Vers 60. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du bist unsere Schwester, wachse in viel tausendmal tausend und dein Same besitze die Tore seiner Feinde. Ich frage euch nun, was sind die Tore? Und wer sind sie, die die Tore halten und die Feinde Rebekkas und ihres Samens sind? Welche unter uns sind es? Es ist uns nicht geoffenbart, ob Abraham, Isaak und Jakob ihren Feinden Zoll zahlten an diesen Toren. Fest steht aber, dass die Tore ein Machtmissbrauch und ein Gräuel waren, ebenso wie es die Schranken auf den Wegen des Landes sind, auf welchem wir ackern. Betrachten wir nun diese Schranken und den Feind an den Schranken und die selige Rebekka und ihren Samen, der sie besitzen soll. Der Sand rinnt durch das Stundenglas. Wir zahlen Zoll an diesen Schranken, wenn wir die Wege zu unserem rechtmäßigen Tagewerk benutzen. Und wo geht das Geld hin? Werden die Wege instand gehalten für diejenigen, die sie befahren und in ihrer Armut für sie zahlen? Nein, sie sind Mist und Trümmerhaufen, die unsere Karren ruinieren und unsere Pferde und Rinder zu Krüppel machen. Wo geht das Geld hin, das unserer Armut abgezapft wird? Es geht verloren unter den Reichtümern des Feindes am Tor. Lasst uns nun beten, dass ein Erlöser unter uns erstehen möge, damit Rebekkas Same, Rebekkas Töchter, die Tore ihrer Feinde tatsächlich in Besitz nehmen und sie flachlegen. Auf einem Landweg galoppiert ein als Bauer gekleideter Mann zu Pferde an zwei Landarbeitern auf einem Fuhrwerk vorbei. Bevor der Reiter in entgegengesetzter Richtung davonreitet, wirft er ein zerknülltes Papier hinten in den Pferdewagen. Der eine der Landarbeiter kriecht eilends nach hinten, um es an sich zu nehmen und zu glätten. Die Landarbeiter stecken die Köpfe über dem Papier zusammen. Rebekka. Auf einem Feldweg schneidet ein Mann die Hecken. Ein Reiter trabt an ihm vorbei. Ein zerknülltes Stück Papier fällt von dem Reiter herab in die Nähe des Heckenschneiders. Der Heckenschneider hebt es auf und glättet es. Rebekkas Töchter. Ein Kuhstall. Im Morgenlicht sehen wir den Milcheimer, das Euter der Kuh und die Hände des Melkers. Ein zerknülltes Stück Papier wird so geworfen, dass es auf die Milch im Eimer fällt. Die Hand des Melkers fischt das Papier heraus und glättet es. Sie sollen das Tor besitzen. Ein Schäferhund kommt über ein Feld gelaufen. Eine Hand zieht ein Stück Papier unter dem Halsband des Hundes hervor. Das Tor derer, die ihre Feinde sind. Die Bauern begeben sich zu ihrem geheimen Treffpunkt. Reiter und Männer zu Fuß einzeln und in Gruppen, aber immer schweigend, bewegen sich mit Laternen durch die Nacht. Und beim Licht ihrer Laternen sehen wir, dass einige improvisierte schwarze Masken tragen. Manche ihrer Gesichter sind von schwarzen Tüchern vermummt. Die meisten von ihnen haben sich das Gesicht geschwärzt. Und alle tragen sie Röcke. Manche haben die Röcke hoch über Kniebundhosen und schwere Stiefel hinaufgezogen und darüber tragen sie die dunklen Jacken und Umhänge von Männern. Andere tragen die Röcke in voller Länge. Und manche sind bis an ihre geschwärzten Gesichter und eingehüllten Köpfe ganz wie Frauen gekleidet. Viele von ihnen haben Schrotflinten, manche haben Äxte, einige Spaten oder Mistgabeln. Und um die Schulter hängen ihnen Kuhhörner. Wir sehen sie vor stürmischem Horizont. Alle heiligen Reiter und die Mistgabeln, die sie geschultert tragen, sehen aus wie die Hörner und Geweihe ihrer Hausgeister. Nun scheint der Mond. Und jetzt kommen sie aus Wald und Feld, von Weg und Bergeshang, aus Dickicht, Schlucht und Straßengraben, am anderen Ende eines stillgelegten Steinbruchs zusammen. Alle bleiben sie stehen. Und vor ihnen, unterhalb der mondbeschienenen Steinbruchabsperrung, springt ein Mann auf einen großen Bruchstein und wendet sich ihnen zu. Er ist schwarz maskiert, er ist verkleidet, trägt die traditionelle Tracht der walisischen Frau, weite schwarze Röcke und Tücher. Und er trägt den hohen schwarzen Spitzhut. Um die Schulter ist ein Kuhhorn gehängt. Der Mann spricht, und es ist die Stimme von Anthony. Ich bin Rebecca. Hört zu, meine Töchter, meine schönen, schwarzgesichtigen Töchter, meine bärtigen Damen. Fragt nie, wer ich bin. Sagt nie einem anderen, wer ihr seid. Nicht einmal eurem besten Freund. Sprecht nie seinen oder euren Namen aus. Es kann heute Nacht Leute geben, die euch an eure Feinde verkaufen würden. Ihr seid Rebekkas Töchter. Das ist der einzige Name, den eure Feinde zu fürchten haben werden. Eure Feinde sind die Zollschranken und diejenigen, die sie errichten und sich an ihnen mästen. Die Schranken müssen zerstört werden, aber es darf kein Blutvergießen geben. Wenn die Zöllner Widerstand leisten, fesselt sie und knebelt sie. Verletzt sie nicht. Wenn ihr sie niederschlagen müsst, bevor ihr sie fesselt, so tut das sehr zart. Wenn ihr sie verletzen müsst, lasst es schmerzlos sein. Wir fangen jetzt an. Ihr wisst, welche Schranke zuerst zu zerstören ist. Ihr kennt eure Anweisungen. Kein Wort also, bis ihr die Schranke erreicht. Ich werde dort bei euch sein. Er springt von dem Stein in die Dunkelheit. Und die Menge schreitet zur Tat und setzt sich in Bewegung. Drei Männer zu Pferde setzen sich an die Spitze der Menge. Einer ist Mordecai Thomas, das Gesicht von einem schwarzen Schal, fast ganz verhüllt. Er trägt seinen alten schäbigen Schirm wie ein erhobenes Schwert. Einer ist Audrey Hughes, mit geschwärztem Gesicht und barhäuptig. Der andere ist ein Bauer, den wir auf dem Marktplatz von Pembroke schon einmal gesehen haben. Mann, endlich geht der Tanz los. Rebekkas Töchter. Der Bursche hat Schwung. Wer war er? Habt ihr ihn gekannt? Wo ist er hergekommen? Er ist der Richtige für uns. Das ist alles, was ich weiß. Ein Erlöser. Wie bei Ehud, Gideon und Samson. Psst, du Narr! Oh, mach, dass er bum, bum gibt heute Nacht. Und alles voll Blut im Laden. Es wird kein Blutvergießen geben, hast du doch nicht gehört. Und du zitierst ja auch nicht die Bibel. Man weiß nie, wer dich hört. Wenn du ein Zitat in dir aufsteigen fühlst, dann pfeif stattdessen. In einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln brachten wir den ersten Teil der Filmerzählung Rebekkas Töchter von Dylan Thomas. Die Rollen und ihre Sprecher waren Anthony Rain, Edwin Noel, Sir Henry, Hans Korte, Lord Sarn, Peter Capell, Rhiannon, seine Nichte, Sabine Wegner, Dave Button, der Kutscher, Klaus Herm, Sarah Jane, Anthonys Haushälterin, Grete Wurm, Bessie, Rhiannons Zofe, Simone Rethel, Louis und Jack Webb, Zolleinnehmer, Wolfgang Höper und Rainer Basedow, William Evans, ein alter Bauer, Robert Rathke, Rodri Hughes, ein junger Bauer, Walter Kreie, Sir John Watkin, Parlamentsabgeordneter, Traugott Bure, Mr. Pugh, Treuhänder, Horst Beilke, Hauptmann Marsten, Hans-Georg Pantschak, Mordecai Thomas, Prediger, Walter Renneisen, Schoni Faur, Michael Thomas, der Polizeiinspektor Eberhard Feig, ein Polizist Jörg Löw. Der Erzähler war Hans Lietzau. Musik Peter Zwetkow. Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Waltraud Gruber. Funkeinrichtung und Regie Otto Düben.